order statement the Secretary of State for exiting the European Union. Der Speaker im Unterhaus ruft zur ersten Rede des neuen Ministers für den Austritt aus der EU auf. So heißt das neu geschaffene Ressort, das David Davis führt. People want to know what Brexit will mean. Die Leute wollen wissen, was der Brexit jetzt bedeutet. Es heißt einfach, wir verlassen die Europäische Union. Simply it means leaving the European Union. Davis wird für diese Binsenweisheit ausgelacht. Brexit heißt Brexit. So lautet auch das Mantra von Davis' Chefin, der Premierministerin Theresa May. It's about coming out of the European Union at its simplest. It's about listening to the British people. Es heißt, dass wir aus der EU gehen und dem britischen Volk zuhören. Wir sind die einzige Partei, die das Ergebnis des Referendums akzeptiert. Wir werden aus dem Brexit einen Erfolg machen. And we've listened to people and we will now make a success of that. Fast alle Fragen bleiben im Moment unbeantwortet. Wann wird der Austritt aus der EU beantragt? Nicht vor Ende 2016, sagt May. Heißt das Anfang 2017, Mitte oder Ende 2017? Wird Großbritannien Mitglied im EU-Binnenmarkt bleiben? Das sei unwahrscheinlich, entgegnet David Davis und wird von Theresa May sofort zurückgepfiffen. Erhält die britische Regierung volle Kontrolle über die Einwanderung? Ja, aber unter dem Vorbehalt, dass das der Wirtschaft nicht schadet. Theresa May lässt sich nicht festlegen. Sir Simon Fraser war bis letztes Jahr leitender Staatssekretär im britischen Außenministerium und wie viele Diplomaten pro EU. Er glaubt, dass der Brexit eine unglaublich komplexe Angelegenheit wird, die fast kaum zu bewältigen sei. I think the process is going to take many years, both to negotiate and then ratify and implement. Der Prozess wird viele Jahre dauern, also verhandeln, ratifizieren und implementieren. Das dauert wahrscheinlich sogar eine ganze Dekade, bis es wirklich umgesetzt ist. Probably over the next decade before it's really settled. Dann äußert Simon Fraser, der frühere Außenstaatssekretär, einen provozierenden Gedanken. Der Brexit findet am Ende nicht statt, lautet dieser Gedanke. If in the future the British people or other people in Europe decide they want to change their position or reopen the discussion. Wenn die Briten oder auch die Europäer in Zukunft ihre Meinung ändern, dann schließe ich das nicht völlig aus. Aber das steht im Moment nicht zur Debatte. Wie die Premierministerin gesagt hat, Brexit heißt Brexit. I don't totally exclude that, but it is not on the table at the moment. Brexit, as the Prime Minister has said, is Brexit. Ein anderer amtierender Politiker wagt sich auch aus der Deckung und schlägt ein zweites Referendum vor, Owen Smith. Er fordert Jeremy Corbyn zurzeit in der laufenden Urwahl als Labour-Chef heraus. Dieses zweite Referendum soll erst dann abgehalten werden, wenn London und Brüssel sich am Ende auf die Details eines Brexit geeinigt haben. Wenn wir am Ende der Verhandlungen wissen, was wirklich herausgekommen ist, dann können wir das wieder unserem Land vorlegen. Entweder als zweites Referendum oder durch Neuwahlen. Unter meiner Führung würde Labour dafür werben, in der EU zu bleiben. Or in a general election in which under me Labour would be arguing that we should remain within the European Union. Smith hat für seinen Vorstoß allerdings nicht allzu viel Zustimmung erhalten. Die weit überwiegende Mehrheit der Briten glaubt an keinen Exit vom Brexit. Jetzt geht es um die Vorbereitungen. Das neue Brexit-Ministerium zum Beispiel sucht noch händeringend Leute. Das neue Handelsministerium ebenso. Handelsexpertise ist rar in London, weil die EU in Brüssel seit Jahr und Tag die Handelsverträge abschließt. Vieles ist unklar im Moment. Der Minister für den Austritt aus der EU muss da einiges an Spott über sich ergehen lassen. Could I give him some advice? Perhaps he should start by putting a telephone number on his website. It's been a little bit difficult tracking his department down. Ich möchte Ihnen einen Rat geben, höhnt zum Beispiel die Labour-Abgeordnete Emily Thornberry im Unterhaus. Es ist etwas schwierig, Sie und Ihre Mitarbeiter zu erreichen. Vielleicht fangen Sie einmal damit an, dass Sie eine Telefonnummer für Ihr Ministerium auf Ihrer Webseite angeben. Es wäre sehr nett, wenn Sie das nachher erledigen könnten. So it would be nice if he could begin by being a little bit more out later.